In diesem Zeitabschnitt ist plötzlich ein Dritter aufgetaucht. Человек молодой, но с очень низкими и вредными привычками, желаниями. Ein Mensch, der sehr klein ist, aber mit sehr schlechten und sehr also negativen Vorstellungen oder Wünschen gekommen ist. И он, подойдя тихонечко к ней близко-близко, und er kommt so ganz leise nah an sie heran, начал ей шептать на ухо, und beginnt ihr ins Ohr zu flüstern, ты за кого собралась выйти замуж? Für wen hast du dich entschieden, oder mit wem willst du in die Ehe treten? Ты думаешь, он на самом деле исполнит то, что сказал? Denkst du, er wird wirklich das erfüllen, was er gesagt hat? Он тебя обманывает. Er betrügt dich. Он тебя обманывает. Er betrügt dich. То, что обещает, этого не будет. Das, was er verspricht, wird nicht eintreffen. Но если ты послушаешься меня, aber wenn du auf mich hören wirst, я тот самый человек, который тебе надо. Ich bin der Mensch, den du brauchst. Только я сделаю тебя счастливой. Nur ich werde dich glücklich machen. Поймите, если бы дьявол силой отнял бы человека у Бога, versteht bitte, wenn der Teufel mit Macht oder Kraft bei Gott den Menschen rauben würde, тогда Бог имел право также силой вернуть человека себе обратно. Dann hat Gott genauso das Recht, mit Kraft den Menschen zu sich zurückzuholen. Но проблема состоит в том, что дьявол так преподнес всю суть. Das Problem besteht darin, dass der Teufel seinen Sinn so hervorgebracht hat, что невеста Божьего сына в лице Адама и Евы, dass die Braut des Sohnes im Angesicht von Adam und Eva добровольно сказали своему жениху, я отказываюсь от тебя, freiwillig ihrem Bräutigam gesagt haben, ich entsage mich von dir, а избираю себе другого, ich erwähle mir aber einen anderen, и таким свободным выбором, und mit solch einer freien Wahl, все человечество в лице Адама и Евы впало в рабство, ist die ganze Menschheit durch Adam und Eva in die Knechtschaft gefallen. Рабство, которое Священное Писание называет рабством греха, рабством тьмы, рабством... Eine Knechtschaft, wo die Bibel sagt, der Knechtschaft der Sünde, die Knechtschaft der Finsternis. Рабством державы смерти. Und der Knechtschaft der Bande des Todes. Мои братья и сестры, meine Brüder und Schwestern, это вот то, что из себя представляет прелюдия всему тому, как начиналась наша жизнь человечества на земле. Das ist das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, wie das Leben der ganzen Menschheit begonnen hat auf dieser Erde. Хотел бы я особенно обратиться к братьям. Ich möchte mich vor allem an die Brüder wenden. Если бы вот так бы поступила бы с вами ваша невеста. Wenn so eure Braut mit euch handeln würde. Вы с ней обручились. Ihr seid schon mit ihr verlobt. Она вам сказала, люблю тебя. Sie sagte zu euch, ich liebe dich. Вы ей говорите, я тебя люблю. Ihr sagt, ich liebe dich ebenfalls. И у вас был отрезок времени до брака. Und ihr habt nur noch einen Zeitabschnitt bis zur Hochzeit. И в этот отрезок времени. Und in diesem Zeitabschnitt. Ваша невеста. Wird eure Braut. Вам сказала, все, я передумала. Euch sagen, ich habe es anders überlegt. Я нашла себе лучше. Ich habe mir einen besseren gefunden. Отвернулась от вас и ушла к другому. Dreht sich weg von euch und kommt zu einem anderen. Я хотел бы спросить у вас, особенно у братьев, как бы вы отнеслись к ней? Ich würde gern bei euch fragen, vor allem bei den Brüdern, wie würdet ihr da handeln? Я не исключаю того, что раз и навсегда на ней бы поставили крест и сказали, значит, не мое. Ich schließe nicht aus, dass ihr ein für alle Mal ein Kreuz machen würdet und sagt, das ist halt nicht meine. Но что касается всемогущего Бога, aber was den allmächtigen Gott betrifft, когда его невеста в лице Адама и Евы, als seine Braut im Angesicht von Adam und Eva, отпала от него, von ihm abgefallen ist, избрала другого господина, und einen anderen Herrn sich erwählt hat, согласилась жить по воле не Бога, а другого царя, und ist einverstanden, nicht nach dem Willen Gottes, sondern eines anderen Königs zu leben, Бог на небесах не махнул рукой народ людей, hat Gott im Himmel nicht auf die Menschen sein, also die Hand abgeworfen, also abgeklungen. А Бог, любящий и святой, начал искать способ, метод и подход, как помочь человечеству, чтобы дать ему спасение. Sondern Gott, der die Menschen liebt, begann eine Möglichkeit oder ein Mittel zu finden, um den Menschen zu geben, um wieder den Menschen in Kontakt zu treten und ihn zu erretten. Я прекрасно понимаю, что вот одна еще деталь. Noch ein Detail. Мы когда с вами читаем, иногда можем видеть, wenn wir lesen, dann können wir manchmal sehen, что как будто бы у Бога иногда есть какие-то вынужденные решения, dass Gott anscheinend irgendwelche schon bestimmte Entscheidungen hat, что как будто Бог пришел к тупику, Beziehungsweise, dass Gott also zur Entscheidung gekommen ist oder in eine Sackgasse kommt. Und dann denkt er nach und überlegt, was soll ich weiter tun? Eine ausweglose Situation. Und eben darum hat auch Gott keine notwendigen Schritte oder bedingte Schritte. Alles, was geschieht, Бог знает, что оно так и произойдет. Gott weiß, dass es auch so geschehen wird. Скажите, Бог знает, кто из нас с вами окажется в Его славе? Sagt bitte, weiß Gott, wer von uns in seiner Herrlichkeit erscheinen wird? Знает или нет? Weiß das oder nicht? Аминь. Amen. Это для нас вопрос. Das ist für uns eine Frage. Для Господа же нет. Für Gott jedoch nicht. И когда речь касается грехопадения, und wenn die Rede an den Sündenfall angrenzt, скажите, Бог знал, что оно будет? Sagt bitte, hat Gott gewusst, dass es sein wird? Знал. Natürlich потому что он всезнающий. Denn er ist allwissend. А мой следующий вопрос: а делал ли что-то Бог, чтобы оно произошло? Aber meine nächste Frage: hat Gott etwas unternommen, dass es so geschieht? Нет. Nein. Он не подталкивал. Er hat den Menschen nicht dazu getrieben. И не принуждал. Und hat ihn auch nicht genötigt. Это было добровольное решение человека. Das war eine freiwillige Entscheidung des Menschen. Но Бог, обладая всезнанием, aber Gott besitzt diese Allwissenheit. Он это знал. Oder beherrscht es und er wusste es. Я хочу прочесть текст из послания к Тимофею. Ich möchte noch den Timotheusbrief lesen. И мы с вами сейчас будем двигаться дальше. Und wir werden jetzt weitergehen. Это второе послание к Тимофею с 9 стиха. Es ist der zweite Timotheusbrief vom Vers 9. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Der uns hat gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Christo Jesus vor der Zeit der Welt. Бог спас нас по благодати, Gott hat uns nach der Gnade gerettet, которую дал прежде вековых времен, die er schon gegeben hat vor der Zeit der Welt. Если не иметь на это какого-то особой подготовки, то тяжело и понять. Wenn man da keine bestimmte Vorbereitung dazu hat, so kann man das auch schwer verstehen. Как это спасти благодатью прежде вековых времен, когда еще и греха не было? Wie kann man aufgrund der Gnade erretten vor der Zeit der Welt, bevor überhaupt die Sünde da war? Вот это как раз то, о чем мы и говорим. Это определяет, что у Бога нет вынужденных шагов. Das genau ist, wovon wir sprechen, dass das nicht bestimmt, dass Gott irgendwelche notwendigen Schritte braucht. Он от начала знает, что будет в конце. Er weiß von Anfang an, was am Ende sein wird. Для него нет непредвиденных ситуаций. Für ihn gibt es keine unvorhersehbaren Situationen. Все, что происходит, это то, что он знает. Alles, was geschieht, weiß er. Но что в чем есть его величие, так в том, что он ничего не делает, чтобы к худому была приложена его рука. Aber was an seiner Erhabenheit ist, dass er nichts tut, obwohl er alles weiß und seine Hand nicht dazu bewegt, um zu dieser Katastrophe oder zur schlechten Seite hinzulenken. Человек впал в грех. Der Mensch fiel in Sünde. Но только Бог никак не принуждал его к этому падению. Aber Gott hat ihn nicht zu diesem Fall genötigt. Бог создал все условия, Gott hat alle Bedingungen geschaffen, чтобы в лице Адама и Евы его невеста могла счастливо жить. Dass im Angesicht oder in der Vertretung von Adam und Eva seine Braut leben kann, glücklich leben kann. Это удивительным образом, думаю, всем нам помогает смиряться. Ich denke, das hilft uns auf eine wunderbare Weise, uns zu demütigen. Чуден тот, на кого мы уповаем. Das herrlich ist der, auf den wir vertrauen. Славен тот, в чьей руке наша судьба. Verherrlicht ist der, in dessen Hand unser Schicksal liegt. И достоин он всей хвалы и славы от каждого из нас. Und er ist würdig der ganzen, des ganzen Lobes und der ganzen Huld von jedem von uns. Итак, упавшая в грех невеста, und somit die in die Sünde gefallene Braut в лице Адама и Евы, im Angesicht von Adam und Eva, это удивительно, просто тяжело это понять, но она этим шагом не вызвала ненависть Господа. Das ist schwer zu verstehen, aber dieser Schritt hat keinen Hass bei Gott hervorgerufen. С сожалением мы можем это видеть. Mit Bedauern können wir das sehen. Но однако Бог не перестал сотрудничать с ней. Aber Gott hat nicht aufgehört, mit ihr zu arbeiten. А в Бытие 3:15 дал первое обетование. Und in 1. Buch Mose 3:15 gab er die erste Verheißung. Когда обращался к змею. Als er sich an die Schlange gewandt hat. И он говорил. Und er sagte. Семя жены. Der Same oder die Nachkommenschaft der Frau. Семя жены. Der Same der Frau. Оно сделает сильнейшую работу. Wird eine gewaltige Arbeit tun. Оно поразит тебя, змей, в голову. Es wird dich, du Schlange, in den Kopf treten. Хотя ты будешь, хотя ты будешь жалить его в пету. Obwohl du ihn in die Ferse stechen wirst. Я, быть может, прошу прощения за такие детали. Ich bitte um Verzeihung für solche Details. Но считаю важным отметить. Und es ist wichtig, hier zu bemerken, что семенем обладает мужчина, dass den, der Samen oder mit dem Samen der Mann oder den Samen der Mann hat, но не женщина, aber nicht die Frau. А Бог говорит, семя жены. Und Gott sagt, der Same der Frau, оно поразит дьявола в голову, wird den Teufel in den Kopf zertreten, хотя тот будет стараться жалить его в пету, obwohl dieser versuchen wird, ihn in die Ferse zu stechen. И когда вы открываете четвертую главу книги Бытие, und wenn ihr das vierte Kapitel des ersten Buches Moses auftut, и когда у Адама и Евы родился Каин, und als bei Adam und Eva Kain geboren ist, первый сын, der erste Sohn, Ева в восторге сказала: «Приобрела я человека und от Господа». Eva sagt dann in ihrer Entzückung, dass ich einen Mann von Gott erworben und bekommen habe. Ева отчасти подумала: «Вот оно». Eva dachte zum Teil, das ist es. Вот это семя жены, которое дьявола поразит в голову. Das ist der Same der Frau, der den Teufel den Kopf zertreten, dem Teufel den Kopf zertreten wird. Еве тяжело было представить, что отделяет ее от истинного события, пророчески предсказанного около 4000 лет. Eva wusste nicht, dass die vorhergesagte Prophetie von ihr zwischen ihr und dem Ereignis etwa 4000 Jahre steht. А дальше, мои братья и сестры, вы можете смотреть на Авраама. Und weiter, Brüder und Schwestern, könnt ihr auf Abraham schauen. Бог Аврааму говорит: «В твоем семени». Gott sagt zu Abraham: «In deinem Samen». Дальше ist его сыну Исааку. Von den Nachkommen Abrahams hat er wohlgefallen an Isaac. От него к Якову. Von ihm zu Jakob. И у всех у них вы можете находить одно и то же обетование. Und bei ihnen allen könnt ihr eine und dieselbe Verheißung feststellen. В семени твоем. In deinem Samen. Благословятся все народы. Werden alle Völker gesegnet. В семени твоем. In deinem Samen. Это выглядит откликом или подтверждением того обетования, которое Бог говорил Адаму и Еве. Das ist oder sieht wie diese Unterstützung oder Bekräftigung aus von der Prophetie, die Gott Adam und Eva gesagt hatte. Из 12 сыновей Якова Бог избирает Иуду. Aus den 12 Söhnen Jakobs wählt Gott Juda. И он говорит: «Скипетр не отойдет, доколе не восстанет законодатель и ему покорность народов». Und er sagt, der Zepter wird nicht weggehen, bevor der gesetzmäßige Erbe antritt an diesem Throne und dann zu den Völkern kommt. Из колена Иудина он избирает род Давида. Aus dem Stamm Juda nimmt er dann David. И вы когда можете читать Ветхий Завет, вы можете просто удивительным образом видеть. Und wenn ihr das Alte Testament liest, dann könnt ihr auf eine wunderbare Weise sehen, как Бог некогда сказанное обетование Адаму и Еве. Wie Gott einmal das Verheißene oder die Verheißung, die er gegeben hat Adam und Eva. Он это обетование подтверждает из верного рода к верному роду. Er unterstützt diese Verheißung von einem treuen Stamm zum nächsten oder Generation von einer treuen Generation zur nächsten. При этом принося все больше и больше деталей. Dabei bringt er immer mehr und mehr Details hervor. И уже пророк Михей говорил: «И ты, Вифлеем». Und der Prophet Micha sagte schon: «Und du, Bethlehem». Ничем не меньше воеводства Иудиных, из тебя произойдет мне тот, кто упасет народ мой Израиль. Bist nicht geringer als die anderen Städte Judas, denn aus dir wird kommen der, der das Volk Israel weiden soll oder retten soll. И мы с вами сейчас подошли к тому моменту, когда над Вифлеемскими полями. Und wir kommen jetzt zu diesem Moment, wo über die Felder zu Bethlehem. Ангелы возвестили рождение семени жены. Die Engel, die Geburt des Samens der Frau verkündet haben. Я хотел бы вместе с вами одну интересную мысль отметить. Ich möchte mit euch zusammen einen interessanten Gedanken unterstreichen. Для большинства толкователей Ветхого Завета. Für die Mehrzahl der Deuter des Alten Testaments. Особенно те, которые принадлежат или относятся к иудеям. Besonders die Ausleger, die dem Juden angehören. Ну, то есть иудеи, представители еврейской нации, которые отвергают Новый Завет и акцент делают только на Ветхом. Sprich die Juden, die also vollkommen das Neue Testament verwerfen und ihren Akzent oder Schwerpunkt auf den Alten Testament setzen. Для них есть одна очень серьезная проблема. Für sie existiert ein sehr großes und seriöses Problem. И насколько я смотрел в литературе, у них так и нет решения этой проблемы. Und so wie ich in der Literatur geschaut habe, dann haben sie keine Lösung für dieses Problem. Проблема пророчества пророка Исаии. Das Problem ist von der Offenbarung oder Prophetie des Propheten Jesaja. Который сказал: Я дам вам знамение. Der gesagt hat: Ich werde euch ein Zeichen geben. И это знамение состоит в том, что се дева во чрево примет. Und es, das Zeichen besteht darin, dass eine Frau in ihrem Leibe aufnehmen wird, den Samen und einen Sohn gebären wird. Знаете, в чем проблема? Wisst ihr, worin das Problem liegt? Для всех иудеев, für alle Juden, они никак не могут понять, sie können nicht verstehen, как женщина, девушка может принять во чрево и при этом еще оставаться девой. Wie kann eine Jungfrau oder ein Mädchen einen Samen in die Gebärmutter aufnehmen und dabei eine Jungfrau bleiben? Если она приняла его чрево, если она забеременела, она уже не может быть девой. Wenn sie schwanger geworden ist, kann sie keine Jungfrau mehr sein. И это пророчество Исаии для них тупик, который не разрешен поныне. Und diese Prophetie des Jesaja ist für sie eine Sackgasse, die bis zum heutigen Zeitpunkt nicht geklärt ist. А Бог сказал, именно этот факт и будет знамением для всех. Gott sagte gerade, dieser Fakt wird ein Zeichen für alle sein. И чудо состоит в том, und das Wunder besteht darin, что Дева Мария забеременела и была беременна, при этом оставаясь девой. Dass eben eine Jungfrau schwanger geworden ist und dabei auch noch Jungfrau blieb. Потому что ее беременность была не от мужчины, а была от святого и всемогущего Бога, который осенил ее Духом Святым. Denn ihre Schwangerschaft war nicht von einem Mann, sondern von dem allmächtigen Gott, der sie durch den Heiligen Geist besucht oder erleuchtet hat. Может быть, об этом вы не задумывались, но это для иудействующих огромнейшая проблема. Они не могут это истолковать. Vielleicht habt ihr darüber nicht nachgedacht, aber für die Juden ist das ein gewaltiges Problem, das sie nicht auslegen können und nicht deuten können. Приняла во чрево и забеременела, ну уж точно не дело. Wenn sie schon den Samen aufgenommen hat und schwanger geworden ist, dann ist sie auf jeden Fall keine Jungfrau mehr. И это славное, чудесное обетование, оно исполнилось над девой по имени Мария. Und diese wunderbare Verheißung ist erfüllt worden in der Jungfrau Maria. Это знамение для всех. Das ist ein Zeichen für alle. Для всех колен, племен и языков. Für alle Generationen, für alle Sprachen und für alle Stämme. Что время пришествия семени. Dass die Zeit der in dem der Samen kommt. Который поразит змея в голову настала. Der den der Schlange den Kopf zertreten wird schon gekommen ist. По этой причине над Вифлеемскими полями пели ангелы. Und aus diesem Grund sangen die Engel über den Feldern von Bethlehem. Пели провозгласил и к ним есть Божье благоволение. Und sagten, dass nun von nun an die Menschen Frieden haben und Gott in ihr Wohlgefallen gefunden hat. И это, друзья, воистину величайшее чудо. Und Freunde, das ist wahrhaftig ein großes Wunder. Я хотел бы, чтобы вы сейчас вместе со мной могли это просто прочувствовать. Ich möchte, dass ihr mit mir zusammen das jetzt spüren könnt. Когда-то на небесах, einmal auf dem Himmel oder im Himmel, дьявол, который был Люцифер, der Teufel, der Luzifer war, один из архангелов, einer der Erzengel, ему нужно было поклониться Иисусу. Er musste Jesus anbeten oder vor ihm niederfallen. А тут происходит невероятное. Und hier geschieht etwas Unwahrscheinliches. На территории державы смерти, auf dem Territorium der Bande des Todes, где хозяин и отчасти царь дьявол, wo der Herrscher und zum Teil auch der Teufel selbst, на этой державе смерти, на планете Земля, in diesen Banden des Todes auf dem Planet Erde, в образе смертного человека, in einem Bild eines sterblichen Menschen, приходит тот, кому там на небесах ему надо было поклоняться. Es kommt plötzlich der, dem dort im Himmel anbeten sollte. И вы можете без всякого труда видеть ненависть, злобу, которую дьявол как только мог через людей выплескивал на Иисуса. Und ihr könnt ohne Schwierigkeit den ganzen Hass und die Bosheit sehen, die durch die Menschen auf Jesus Christus übergestülpt hat. Потому что дьявол, denn der Teufel, он ненавидит Иисуса. Er hasst Jesus. Он его ненавидит. Er hasst ihn. И вы представьте, на какой подвиг пошел Иисус. Und stellt euch mal bitte vor, welchen Lauf Jesus angetreten ist. Для того, чтобы выручить свою неверную невесту. Damit seine untreue Braut herausziehen kann. Он принял образ раба и по виду стал как человек. Er hat Knechtsgestalt angenommen und ist nach den Gebärden als ein Mensch erfunden worden. Для того, чтобы все перетерпеть. Damit er alles durchspüren kann. И доказать своей невесте. Und seiner Braut beweisen kann. Я bin nicht aufgehört, meine Hände zu dir auszustrecken. И этого мало того, я пришел рассчитаться за тебя. Und das ist noch wenig. Ich bin gekommen, um das Lösegeld für dich я zu bezahlen. Я пришел оплатить все долги. Ich bin gekommen, um alle Schulden zu begleichen. Я пришел выкупить тебя из тьмы. Ich bin gekommen, um dich aus der Finsternis zu erkaufen. Я пришел извлечь тебя из рва и поставить на камень спасения. Ich bin gekommen, um dich aus der Schlucht herauszuziehen und dich auf den Stein der Rettung zu stellen. И когда еще Иисус был младенцем, вы можете видеть, дьявол поднял идею умертвить детей. Und als Jesus noch ein Säugling war, dann hat der Teufel die Menschen erhebt und dann die Menschen auch umgebracht. И искал он. Und Kinder umgebracht. Und dann hat er gesucht. Не младенца в Вифлееме. Nicht die Säuglinge in Bethlehem. А искал он младенца. Sondern er suchte den Säugling. В котором на планету Земля пришел царь царей. In dem auf dem Planet Erde der König der Könige gekommen ist. Пришел тот, кто все это сотворил. In dem er den suchte, der gekommen ist, der alles geschaffen hat. Пришел тот, кто дает движение и толчки каждому сердцу. Es ist gekommen, der die Bewegung und den Anstoß einem jeden Herzen gibt. И он пришел на эту планету. Und er kam auf diesen Planeten. И ангельский хор встретил его ликованием и пением. Und der Engelschor empfing ihn mit Freude und Gesang. А род людей, которых спасать он пришел, aber die Menschen, für die er gekommen ist, um sie zu retten, с первых его дней встретили его мечом и желанием с лица земли стереть. Empfingen ihn von den ersten Tagen an mit dem Schwert und dem Wunsch, ihn von der Erde auszulöschen. В период своего 33-летнего служения, in dem Zeitabschnitt seines 33-jährigen Dienstes, Иисус проповедовал, hat Jesus gepredigt. Он передавал волю Отца. Er hat den Willen des Vaters wiedergegeben. Истина, которая ныне есть в наших с вами руках на страницах Святой Библии. Und die Wahrheit, die wir in der Heiligen Schrift finden, я хотел бы, чтобы мы сейчас могли понять одну интереснейшую мысль. Und so möchte ich auch, dass wir einen sehr interessanten Gedanken verstehen. Смерть Иисуса Христа на Голгофе. Der Tod Jesu Christi auf Golgatha. Это очень глубокий подвиг. Das ist ein sehr, sehr tiefer Lauf. Небесного жениха. Des himmlischen Bräutigams. За перстную от земли невесту. Für die vergängliche von der Erde die Braut. По сути своей. In seinem Sinn. Иисус сказал. Sagte Jesus. Дьявол, я знаю, ты меня ненавидишь. Oder als Tatsache sagte der Teufel, ich weiß, dass du mich hasst. И я самого себя. Und ich werde mich selbst. Отдаю тебе в руки. In deine Hände mich übergeben. И когда вы читаете все события, происходящие в Гефсиманском саду, und wenn ihr all die Ereignisse liest, die in dem Garten Gethsemane vorstatten gingen, когда вы читаете, что Иисусу плевали в лицо, wenn ihr davon lest, dass man Jesus ins Angesicht gespuckt hat, когда вы читаете, что кто-то поднимал палку и бил ему ею по голове, wenn ihr seht oder liest, dass jemand den Stab oder einen Stock erhoben hat, um ihn auf den Kopf zu schlagen, я хочу, чтобы вы поняли, это делал не человек, dann möchte ich, dass ihr versteht, dass das nicht der Mensch getan hat, это делал дьявол, das hat der Teufel getan, используя людей, удовлетворяя свою ненависть к тому, кому на небесах надо было indem er die Menschen gebraucht und seinen Hass damit befriedigt, indem er den schlägt, dem er einmal im Himmel anbeten sollte. Когда с Иисуса снимали одежду, als man von Jesus dann die Kleidung herabnahm, били плетью, und mit Peitschen schlug, когда били полонитом, wenn man ihn dann auf seinen Wangen schlug oder seinen Kopf schlug, все то унижение, которое вы читаете в Писании, all diese Erniedrigung, die ihr dann in der Heiligen Schrift lest, это унижение, которое Иисусу причинил не человек, das ist die Erniedrigung, die nicht der Mensch dem Jesus zugefügt hat, это унижение, которое Иисус претерпел от дьявола, das ist diese Erniedrigung, die der Jesus vom Teufel erleben musste, который, используя руки других людей, римлян, воинов, глумился и издевался над Иисусом, der die Hände der Menschen und der Soldaten der Römer genommen hat und sich darüber gefreut und gejaucht hat, als er Jesus erniedrigt hat. Но все это Иисус претерпел. Aber das alles hat Jesus ausgehalten. Потому что пожелал освободить свою невесту. Denn er wünschte es sich, seine Gemeinde zu erlösen. Он seine Braut zu erlösen. За нас. Er hat für uns gezahlt. Он оплатил по нашим греховным долгам. Er hat unsere sündigen Schulden beglichen. Расчет произведен абсолютно полный. Und die Begleichung ist vollkommen. И теперь любой человек на планете Земля. Und jetzt kann ein jeder Mensch auf dem Planeten Erde. По сути своей может смотреть дьяволу в глаза. In Wirklichkeit oder. Сказать, ты не имеешь права на меня. Und ihm dann sagen, du hast kein Recht auf mich. Потому что за меня рассчитался Иисус. Denn Jesus selbst hat für mich abgerechnet. И те, кто живут во тьме, живут не потому, что должны жить. Und die in der Finsternis leben, ist es nicht das, dass sie dort leben müssen. Должны жить во тьме, потому что их дьявол обманывает. Sie müssen in der Finsternis leben, weil der Teufel sie betrügt. Но за каждого отдельно живущего на земле человека Иисус рассчитался. Aber für jeden auf den Erde lebenden Menschen hat Jesus bezahlt. Иисус оплатил греховные долги всех людей. Jesus hat die Sünden, Schulden für alle Menschen beglichen. Оплачены все счета. Alle Rechnungen sind bezahlt. И ты теперь дьяволу не должник. Und du bist jetzt kein Schuldner dem Teufel mehr. На одном только юридическом моменте. Nur auf einem juristischen Moment. Когда ты в покаянии встаешь перед Богом, wenn du in Buße vor Gott stellst, и говоришь, верую Иисус, что ты рассчитался за und меня, sagst, Jesus, ich glaube, dass du für mich bezahlt hast. И это великое чудо происходит в судьбе и жизни человека. Und dieses wunderbare oder dieses Wunder, gewaltige Wunder, geschieht in dem in der Schicksal des Menschen. Он освобождается от власти тьмы. Denn er wird befreit von der Macht des, der Finsternis. И переходит в царство возлюбленного Сына Иисуса Христа. Und geht dann in das Reich des verherrlichten, geliebten Jesu Christi, Sohnes Gottes. Иисус все претерпел, мои братья и сестры. Jesus hat alles durchgehalten, meine lieben Brüder und Schwestern. Так сильно возлюбя человека. Indem er den Menschen so geliebt hat. Я хотел бы, чтобы мы могли сейчас понять проповедь Евангелия, в чем ее суть. Ich möchte, dass wir die Predigt des Evangeliums verstehen in ihrem tiefen Sinn. Не правда ли, нет таких женихов, которые из-под кнута находят себе невест? Nicht wahr? Es gibt solche also Bräutigame nicht, die mit einem Stock ihre Braut erwählen. Что я имею в виду? Понравилась молодому человеку невеста? Was meine ich damit? Wenn einem jungen Menschen ein Mädchen gefallen hat. Он берет кнут. Dann nimmt er einen Stock oder и говорит, Peitsche, мне все равно, как ты ко мне относишься. Und sagt, es ist mir egal, wie du dich zu mir verhältst. Но ты будешь моей женой. Aber du wirst meine Frau sein. Если даже он ее и принудит вступить в семейный союз. Selbst wenn er sie dazu zwingt, in der Ehegemeinschaft einzutreten. Правда же, счастливым этот семейный союз назвать будет никогда нельзя. Es ist wirklich so, dass man diesen Ehebund niemals glücklich nennen darf oder kann. А потому человек, желающий счастливого союза, und deswegen ein Mensch, der einen glücklichen Bund haben möchte, он старается показать те черты, которые есть в нем. Dann versucht er die Vorzüge zu zeigen oder die Abstriche zu zeigen, die in ihm verborgen sind. Он где-то молодой девушке скажет доброе слово. Irgendwo sagt einem jungen Mädchen ein gutes Wort. Где-то вовремя окажет помощь. Irgendwo wird er rechtzeitig die Hilfe erweisen. По сути своей в жизни он просто показывает ей черты своего характера. Und nach seinem Sinn oder nach seinem Wesen zeigt er dann Abstriche oder Abdrücke von seinem Charakter für sie. И когда она смотрит на него. Und wenn sie auf ihn schaut. И по сути своей говорит, нет никого лучше, чем он. Und dann in sich selbst sagt, es gibt niemanden besseren als er. И вот в один из дней. Und eines Tages. Представьте себе, что она прогуливается со своей подругой. Stellt euch mal vor, dass sie mit ihrer Freundin spazieren geht. И их встречает молодой человек. Und ihnen begegnet ein junger Mensch. И он задает ей вопрос, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Und er stellt ihr die Frage und sagt, ich möchte, dass du meine Frau wirst. И представьте себе, что сама молодая девушка молчит, а ее подруга кричит, она согласна, und она согласна. Stellt euch mal vor, dass selbst die junge Frau schweigt, aber ihre Freundin schon im Voraus schreit, sie ist einverstanden. Скажите, это удовлетворит жениха? Sag mal, wird das diesen Bräutigam zufriedenstellen? Ничего подобного. Nichts dergleichen. Скажет, подожди. Er sagt, warte. Я хочу слышать от тебя. Ich möchte es von dir hören. Я делаю тебе предложение. Ich mache dir einen Heiratsantrag. Я тебя люблю. Ich liebe dich. Стань моей женой. Wirst du meine Frau. Знаете, что происходит на планете Земля? Wisst ihr, was auf der Erde dann geschieht? Жених души Иисус. Der Bräutigam der Seele, Jesus. Он всем на планете Земля, каждой отдельно взятой душе. Er hat jede persönlich jeder Seele auf dieser Erde. Он говорит, я люблю тебя. Gesagt, ich liebe dich. Люблю настолько, ich liebe dich so stark, что согласился на позор, dass ich einverstanden war, Schmach zu erleiden, согласился на унижение, dass ich zu dieser Erniedrigung einverstanden war, согласился на страшное, страшное мучение, dass ich auf diese schreckliche, schreckliche Qualen einverstanden war. И я хочу, чтобы ты в этом видел, я люблю тебя. Und ich möchte, dass du darin siehst, dass ich dich liebe. И люблю не словами, а люблю делами. Und ich liebe dich nicht in Worten, sondern in Werken. И вот тебе мое предложение, войди в число моей невесты. Und hier hast du meinen Antrag, komme ein in die Zahl meiner Braut. Откликнись покаянием и войди в число той, которая на небесах будет со мной на престоле. Antworte mit Buße und sei dann mit dem zusammen, der im Himmel auf dem Thron sitzen wird. И этот вопрос от Иисуса задается каждому лично и индивидуально. Und diese Frage von Jesus wird jedem persönlich gestellt. И вы не можете сказать «да» за своего сына. Вопрос спасения решает каждый индивидуально. Diese Frage der Rettung entscheidet jeder persönlich. И слава святому Иисусу, что многие здесь сидящих ему сказали «да». Und preis sei dem Heiligen Jesus, dass viele von hier Sitzenden ihm «ja» gesagt haben. И в этом счастье не разочарованный, и идя через долины испытаний, остаемся ему верными. Und darin liegt das Glück, und wir werden nicht enttäuscht, selbst wenn wir durch das Tal der Versuchung gehen und ihm treu bleiben. Слава тебе, Иисус! Preis sei dir, Jesus! И теперь, когда Иисус таким образом милость предложил своей невесте, und jetzt da Jesus durch seine Gnade seiner Braut diesen Antrag gemacht hat. Он продолжает осуществлять свой план. Er beginnt und fährt fort, seinen Plan zu verwirklichen. Ведя к тому, чтобы открылась вечная, совершенная вселенная. Und führt dazu, damit diese Ewigkeit, diese Herrlichkeit vonstatten kommt oder zustande kommt. Где каждый член его церкви. Wo jedes Mitglied seiner Gemeinde будет сонаследником в его славе. Der Erbe in seiner Herrlichkeit sein wird. Братья мои, дорогие сестры, мы призваны к великому благословению. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind zu einem wunderbaren Segen berufen. От того, что оно велико, от того и борьба велика. Davon, dass es oder daher, dass es so herrlich ist, ist auch der Kampf so schwer. Но Павел сказал. Aber Paulus sagte. Он сказал, что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Er sagt, dass die jetzigen Qualen nichts zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit, die uns offenbart wird. Так удивительно Бог ведет нас к небесам. So wunderbar führt Gott uns zum Himmel. Он поместил нас в состояние борьбы. Er hat uns in den Zustand des Kampfes gestellt. И в этом состоянии борьбы мы нуждаемся в помощи. Und in diesem Zustand des Kampfes gebrauchen wir die Hilfe. И нуждаясь в ней, мы взываем к нему. Und indem wir darin benötigen, rufen wir zu ihm. И от него, обретя эту помощь и побеждая победу за победой, никто не может из нас сказать: «Я победил». Und von ihm bekommen wir dann diese Hilfe und haben dann ein Sieg nach dem anderen und niemand kann dann sagen, ich habe gesiegt. Мы только можем сказать, Бог во мне победил. Wir können nur sagen, Gott hat in mir gesiegt. И Бог так осуществляет свой план. Und Gott vollführt so seinen Plan, что когда мы придем в вечность, dass wenn wir in die Ewigkeit gehen, никто из нас здесь сидящих, keiner der von uns hier sitzenden, никто не скажет, niemand wird sagen, я пришел сюда, ich bin hierher gekommen, потому что очень старался, weil ich mich sehr angestrengt habe, потому что очень мудрый, weil ich sehr klug bin, потому что имел большие знания, weil ich großes Wissen hatte. Книги Откровения мы читаем, Buch der Offenbarung, darin lesen wir. Они низко склоняются пред царем, sie beugen sich tief vor dem König, и говорят ему, ты соделал, und sagen zu ihm, du hast es vollbracht, ты соделал, что мы ныне цари и священники, du hast es vollbracht, dass wir nun Priester und Könige sind. И Бог так осуществляет свой план, что в вечности. Und Gott vollführt so seinen Plan, dass in der Ewigkeit. Даже почвы для гордости у спасенного не будет никакой. Selbst es keine Grundlage für den Stolz bei einem Geretteten sein wird. А только каждый увидит, и сил не хватало, а Бог дал. Sondern jeder wird sehen, es hat auch an Kraft gemangelt, aber Gott hat es gegeben. Мудрости не было, а Он вложил. Es gab die Weisheit nicht, aber er hat es hineingelegt. Я ошибался, а Он умиловал. Ich habe Fehler begangen, er hat begnadigt. И я здесь не потому, что достоин. Und ich bin hier nicht deswegen, weil ich es würdig bin, а потому, что habe, ты привел и ты соделал. Sondern weil du mich geführt und es vollbracht hast. Halleluja. Halleluja. Слава тебе, Preise Иисус. Я хочу еще одну мысль. Мы с вами уже имеем час 15 минут. Не знаю, как быстро это для вас пролетело. Для меня достаточно быстро. Еще одну быструю мысль я хочу вам передать. Одну интереснейшую мысль. Noch einen interessanten Gedanken möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich weiß nicht, wie schnell für euch die Zeit vergangen sind. Das waren jetzt 1 Stunde und 15 Minuten. Für mich gingen sie schnell. В Писании написано, вами будет судим мир. In der Heiligen Schrift steht geschrieben, dass durch euch die Welt gerichtet wird. И не только мир, а даже ангелы, не сохранившие своего достоинства. Und nicht nur die Welt, sondern auch die Engel, die ihre Herrlichkeit nicht bewahrt haben. Я хочу сейчас поделиться с вами, что из себя будет представлять этот суд. Ich möchte mit euch jetzt teilen, was dieses Gericht darstellen wird. Каждый член церкви Иисуса. Jeder Gemeinde, jedes Gemeindemitglied der Gemeinde Christi. Тот, кто вошел в его церковь. Der in seine Gemeinde eingegangen ist. И тот, кто уйдет с ним в первом воскресении und на небеса. Der bei der ersten Auferstehung mit ihm in den Himmel gehen wird. Ему дано великое право быть судьей. Ihm ist ein großes Recht gegeben, ein Richter zu sein. Судьей не только над людьми, но даже над ангелами, не сохранивших своего достоинства. Ein Richter nicht nur über Menschen, sondern auch über die Engel, die ihre Ehre nicht bewahrt haben. Как будет проходить суд? Wie wird dieses Gericht verlaufen? Я когда иногда задаю в собрании этот вопрос, то иногда так слышу такие варианты. Wenn ich manchmal im Gottesdienst diese Frage stelle, dann höre ich auch oftmals solche Varianten. Ну, наверное, нас посадят на судейский престол. Wahrscheinlich wird man uns auf den Richtstuhl setzen. И по одному грешников будут приводить. Und werden dann einer nach dem anderen die Sünde vorgeführt. А я на судейском престоле. Und ich auf dem Richtstuhl. Буду смотреть. Werde schauen. Вникать. Werde mich darin vertiefen. Разбирать его дело. Werde seine Sache hier mich einarbeiten. И выносить ему приговор. Und ihm ein Urteil dann aussprechen. Но я вам хочу сказать, един законодатель и судья. Aber ich möchte sagen, dass es nur einen Gesetzgeber und Richter gibt. И это в руках святого всемогущего царя Иисуса. Und das liegt in der Hand des heiligen und allmächtigen Königs Jesu Christi. А как же нами будет судим мир? Aber wie wird denn die Welt durch uns gerichtet? Право судьи состоит в том, что в твоей жизни сделанный подвиг. Das Recht des Richters besteht darin, dass der Lauf, der in deinem Leben vollbracht worden ist, может быть причиной осудить другого человека. Ein Grund sein kann, den anderen Menschen zu richten. Помните, когда Иисус говорил слова? Erinnert euch, als Jesus die Worte sprach. Восстанет царица Савская, народ сей. Es wird die Königin aus Saba gegen dieses Volk sich aufstellen. Царица Савская восстанет и осудит род сей. Die Königin von Saba wird aufstehen und dieses Volk richten. И осудит не словами, а тем, что она сделала. Wird nicht mit Worten richten, sondern mit dem, das, was sie getan hat. Она услышала о мудрости Соломона и из дальней страны пришла послушать мудрого человека. Sie hörte von der Weisheit Salomos und kam aus einem fernen Lande, um die Weisheit des Menschen zu hören. Иисус же говорит, к вам пришел тот, кто умудрял Соломона. Jesus aber sagt, es ist euch der gekommen, der Salomo die Weisheit gegeben hat. И вам абсолютно все равно. Und euch ist es absolut gleichgültig. Вас осудит царица Савская. Euch wird die Königin aus Saba richten. Он говорил, Иисус, восстанут ниневитяне народ сей. Jesus sagt, es werden die Menschen aus Ninive gegen das Volk aufstehen. И осудят. Und werden es richten. Потому что они покаялись от проповеди человека. Denn sie bekehrten sich aufgrund der Predigt eines Menschen. А вам проповедует сейчас святой и всемогущий Бог, и вы не каетесь. Euch aber predigt jetzt der große allmächtige Gott, ihr tut jedoch keine Buße. Сделанный поступок царицы Савской. Die vollbrachte Tat der Königin von Saba. Станет аргументом вины. Werden dann ein Argument der Schuld sein. В отношении тех, кто слушали Иисуса и отвергали. Bezüglich denen, die Jesus gehört haben und ihn jedoch doch verworfen haben. Покаяние как факт ниневитянина будет причиной вины тому, кто слушали Иисуса и не каялись. Die Bekehrung wird der Fakt sein von der. Еще раз повтори. Поступок ниневитянина, покаявшегося. Die Tat des bekehrten Menschen aus Ninive будет причиной вины тому, кто слушал Иисуса и не каялся. Wird Ursache und Schuld sein für den, der Jesus gehört hat und sich nicht bekehrt hat. Я хочу сейчас перенестись на нас. Und ich möchte jetzt das alles auf uns übertragen. Вы можете сказать, ну а как же я? Ihr könnt dann fragen, wie sieht's вот mit mir aus? Мой друг, послушай меня внимательно. Und jetzt, mein Freund, höre mir bitte aufmerksam zu. У тебя может быть судьба нелегкая. Dein Schicksal ist vielleicht nicht leicht. Потому что Бог желает. Denn Gott möchte. В твоем лице. In deinem, deiner Persönlichkeit, in deiner Person. Иметь судью. Einen Richter haben. Поступком которого. Dessen Werke. Он желает осудить людей, которые в таких же обстоятельствах. Oder aufgrund dessen Werken er genau die gleichen Menschen richten will, die in der gleichen Situation sind. Поступают намного хуже. Indem sie ganz oder viel schlechter handeln. Примеров несколько. Einige Beispiele dazu. У нас в Беларуси в городе Витебске есть семья. Bei uns in Weißrussland, in der Stadt Vipetske, gibt's eine Familie. У них сейчас 17 детей. Sie haben jetzt 17 Kinder. И я не исключаю того, und ich schließe nicht aus, когда на суд Белого престола, dass wenn auf dem Thron des Weißen Gerichts предстанет женщина, eine Frau stehen wird, живущая в одних и тех же условиях, die in genau den gleichen Bedingungen gelebt hat, может даже в одной стране, vielleicht sogar im gleichen Land, но она ухищрялась от деторождения или даже делала аборты. Und sie hat sich jedoch von dem Gebot der Kinder oder Empfängnis abgeneigt oder hat vielleicht sogar Abtreibung betrieben. На суде Белого престола Бог предъявит ей ее вину. Und Gott wird ihr dann auf dem weißen Thron ihr die Schuld vorwerfen. Она в защиту свою скажет, ну такая была жизнь. Sie wird dann zu ihrem Schutz oder zu ihrer Verteidigung sagen, so war das Господи, Leben. Господи, ты не представляешь, что у нас была за обстановка. Herr, du kannst dir gar nicht vorstellen, was, welche Umstände wir hatten. Зарплата маленькая. Ein geringer Lohn. Муж на работу с работы сократили. Den Mann hat man aus der Arbeit von der Arbeit gekündigt. Помощь на детей никакую не выдавали. Man hat keinerlei Hilfe für die Kinder gegeben. Я просто не могла. Ich konnte einfach nicht. Справиться с тем, чтобы иметь детей. Damit fertig werden, dass ich Kinder hätte. Знаете, как данный род людей будет осужден? Wisst ihr, wie solch eine Art von Menschen gerichtet werden? Из числа своих дочерей Бог возьмет ту, у которой было 17. Aus der Zahl seiner Kinder wird Gott die hervornehmen, die 17 Kinder hatte. И скажет, она жила еще в худших условиях. Und wird sagen, sie lebte noch in schwereren Bedingungen. И денег было еще меньше. Und sie hatte noch weniger Geld. Но она так любила мое имя. Aber sie hat meinen Namen so geliebt. Что всякому греху сказала нет. Dass sie einer jeden Sünde nein sagte. И перед этим подвигом закроются всякие уста. Und vor diesem Lauf oder vor diesem Bild werden jedem wird jeder Mund verschlossen bleiben. И таким образом Бог, употребляя подвиг своих детей, осудит весь род людской. Und auf diese Weise wird Gott den Lauf seiner Kinder nehmen und die ganze Menschheit damit richten. У нас в городе Слуцке есть одна сестра. Bei uns in der Stadt Slutsk gibt's eine преклонных годах. Schwester, die schon in einem neigenden Alter ist. Чем я восхищаюсь ей? Womit ich sehr verwundere oder sie, sage ich mal, bewundere. Так это тем, что у нее муж тиран. Das ist, dass ihr Mann ein Tyrann ist. В полном смысле слова он не один раз брал ее за волосы. Im vollen Sinne des Wortes, hat nicht nur einmal sie an den Haaren gepackt. Они живут в частном доме, вытягивал ее на улицу. Sie leben in einem eigenen Haus und hat sie dann auf die Straße gezerrt. Ложил ее голову на колодку и над ней поднимал топор. Und hat dann ihr Kopf auf ein unter auf einen Klotz gestellt und dann hat er die Axt erhoben. Братья мои и сестры, я ни разу в жизни. Meine Brüder und Schwestern, ich habe niemals im Leben. Ни разу в жизни. Niemals im Leben. Из ее уст. Aus ihrem Mund. Не слышал ни одного худого слова в адрес мужа. Kein einziges Wort oder ein schlechtes Wort zu ihrem Mann gehört. И я сам себе думаю. Und ich denke selbst für mich so. Господи, ну какой еще лучше судья тебе надо? Herr, welchen besseren Richter brauchst du da noch? Чтобы осудить тех жен, um die Frauen zu richten, которые имеют добрых мужей, die gute Männer haben, и день ото дня их обзывают, и день ото дня их клеймят. Und Tag für Tag sie beschmutzen, Tag für Tag sie beschimpfen. Бог поставит такую дочь и скажет, она с тираном жила и голос не повышала. Gott wird solch eine Tochter nehmen und sagen, sie lebte mit einem Tyrannen und hat ihre Stimme nicht erhoben. С тираном жила и ни разу худого слова не сказала. Sie lebte mit einem Tyrannen und hat niemals ein schlechtes Wort geäußert. А ты имела хорошего мужа, клеймила и обзывала. Und du hattest einen guten Mann und hat ihn immer erniedrigend beschimpft. Наша жизнь это не случайность. Unser Leben, das ist kein Zufall. Мой друг, пойми, твоя судьба не случайность. Mein Freund, versteh, dein Schicksal ist kein Zufall. И в том, что из себя представляет твоя судьба. Und darin, wie dein Schicksal gestaltet worden ist. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Живи достойным подвигом. Lebe mit einem живи подвигом. Lebe mit einem würdigen Lauf. совершай в твоей ситуации подвиг. Und verwirkliche in deiner Situation einen Lauf. Если ты тяжело болен, wenn du schwer krank bist, пусть в твоих устах не будет ропота. Möge in deinem Mund kein Murren sein. Пусть в твоих устах будет хвала и упование. Möge in deinem Mund Ehre, Verherrlichung und Hoffnung sein. И тогда ты станешь кандидатом на то, чтобы на суде Белого престола. Und dann wirst du ein Kandidat sein, auf dem weißen Thron. Осудить людей, которых болело намного меньше, а роптали очень сильно. Menschen zu richten, die viel weniger krank gewesen sind, aber viel mehr gemurrt haben. Наша судьба – это не случайность. Unser Schicksal ist kein Zufall. Это Божий процесс. Das ist ein Prozess Gottes. Через который он выплавляет себе судей. Durch welchen sich Richter hervorgießt. Подвигами и делами которых. Oder schmiedet, mit welchen Lauf dann. Он на небесах осудит весь род людской. Die ganze Menschheit dort im Himmel richten wird. Когда мне это стало понятным. Als mir das verständlich geworden ist. Я в своей жизни стараюсь делать подвиг. Dann versuche ich in meinem Leben einen Lauf zu vollbringen. В моих обстоятельствах, какие они есть. In meinen Zuständen, wie sie auch sein. Я стараюсь жить как можно лучше. Versuche ich zu leben so besser es geht. Чтобы дать Богу право. Damit ich Gott ein Recht geben kann. На небесах мной похвалиться. Im Himmel dann, dass sich durch mich ehrt. Не говорю здесь на земле, говорю на небесах. Ich sage nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. И потому, дорогая душа. Und deswegen, liebe Seele. Что из себя представляет твоя судьба? Was stellt dein Schicksal vor? Ее знает Бог. Gott kennt dieses. И она не случайна. Sie ist nicht zufällig. Бог в твоем лице готовит судью. Gott stellt in deiner Person einen Richter dar. Так не сдайся же. Du sollst nicht aufgeben. Не опусти твоих рук. Senke nicht deine Hände. Пронеси достойно знамя свое. Trage dein Zeichen würdig. И тогда на небесах ты дашь повод Господу похвалиться тобой. Und dann wirst du Gott eine Ursache geben, dass er dich dann oder durch dich verherrlicht wird. Как царица Исавской. Wie die Königin von Saba. Или как Ниневитянам. Oder wie die Menschen von Nineveh. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Я встречал иногда людей, которые говорили, я не приходил в служение. Ich habe manchmal Menschen angetroffen, die gesagt haben, ich bin nicht in den Gottesdienst erschienen. Потому что было далеко. Weil es weit war. Не было сил. Ich hatte keine Kraft. Я вспоминаю одно свидетельство. Ich kenne ein Zeugnis. Когда одна пожилая женщина. Als eine ältere Frau. С Кривого Рога. Aus Kryvyi Rog. Пешком ходила в Иерусалим. Zu Fuß nach Jerusalem ging. Имея только одну мысль. Und hatte nur einen Gedanken. Я хочу прийти на святое место. Ich möchte auf den heiligen Platz kommen. И я сам себе думаю. Und ich denke mir selbst, как перед таким судьей? Wie kannst du vor solch einem Richter? Оправдается тот, кто жил километр от молитвенного дома. Sich rechtfertigen, der nur einen Kilometer vom Gotteshaus lebte. И скажет, я жил далеко. Und sagte dann, ich habe weit gelebt. Господь даже уст не откроет. Gott wird nicht mal den Mund aufmachen. Он поставит свою дочь. Er stellt seine Tochter hin. И скажет, она тысячу километров. Und sagt, sie lief 1000 Kilometer. Не проехала. Nicht gefahren. А прошла. Sondern gegangen, чтобы прийти в то место, где желала взыскать моего лица. An den Ort zu kommen, mein Angesicht zu suchen. Потому наша жизнь, und deswegen unser Leben, она полна эпизодов. Sie ist gefüllt von solchen Abschnitten. И в этих эпизодах und in diesen Abschnitten, я приглашаю всех вас. Lade ich euch alle ein. Поступайте не как все. Handelt nicht so wie alle. А поступайте лучше, чем все. Handelt besser als alle. Поступайте выше, чем все. Handelt höher als alle anderen. И тогда вы Богу дадите право. Und dann gebt ihr Gott ein Recht. На небесах. Im Himmel. Вашим поступкам. Mit euren Wirken. Осудить других людей. Andere Menschen zu richten. Которые в подобных ситуациях. Die in ähnlichen Situationen. Шли на компромисс с грехом. Mit der Sünde auf einen Kompromiss eingehen. Шли на компромисс с совестью. Mit dem Gewissen auf einen Kompromiss eingingen. Которые ухищрялись налево и направо. Die sich rechts und links abgewandt haben. И пусть что угодно в этом мире und творится. Und möge alles mögliche in dieser Welt geschehen. Но ты держись Иисуса. Aber Hauptsache das Leben mit Jesus. Держись Его воли. Halte an seinem Willen. И слава Его. Und seine Herrlichkeit. Не оставит ни от одного из нас. Wird keinen von uns verlassen. Я хотел бы вместе с вами воздать Ему славу. Ich möchte zusammen mit euch ihm die Ehre geben. Братья мои дорогие и сестры. Meine lieben Brüder und Schwestern. У Бога великая цель. Gott hat ein großes Ziel. И она уже не так далека, когда она откроется. Und sie ist nicht mehr so fern, wenn sie sich offenbart. Когда его святые дети. Da sich seine heiligen Kinder. На браке Агнца. Auf der Hochzeit des Lammes. Воссядут в числе невесты. In der Zahl der Braut sitzen werden. Воссядут в числе невесты и жены на престоле. Werden als die Braut und die Frau auf dem Thron sitzen. И в их числе. Und in ihrer Zahl. Можешь быть ты и я. Kannst du und ich sein. Если сохранишь себя. Wenn du dich bewahrst. Если не пойдешь на компромисс. Wenn du nicht auf einen Kompromiss eingehst. Не отступишь назад. und nicht zurücktrittst, а будешь держаться Иисуса, sondern wirst dich an Jesus halten. Тогда тебя на небесах встретит слава, dann wird dich im Himmel die Herrlichkeit antreffen, которую здесь на земле, die hier auf der Erde, ты не видел, du nicht gesehen hast, на сердце не приходило, auf dein Herz nicht gekommen ist, и даже слухом не слыхал, und selbst mit dem Ohr nicht gehört hast. А это станет твоей вечностью, das wird deine Ewigkeit sein, твоей вечной славой, deine ewige Herrlichkeit, твоим вечным уделом, dein ewiger Teil. В этом мире нет ничего, in dieser Welt gibt es gar nichts, за что стоит держаться, wofür man an sich halten sollte, потому что Иисус предложил больше, denn Jesus hat mehr geboten, предложил славнее, er hat herrlicheres geboten, предложил намного величественнее, er hat viel gewaltigeres geboten. Я хотел бы пригласить нас к тому, чтобы нам, склонив колени, воздать Иисусу за это славу. Und ich möchte uns jetzt rufen, dass wir unsere Knie beugen und ihm die Ehre geben. Все, что Он сделал, alles, was er getan hat, Он сделал не потому, что был должен сделать, hat er nicht getan, weil er es verpflichtet war, а потому что полюбил всех нас. Sondern weil er uns alle geliebt hat. И сделал не потому что должен. Und hat es nicht getan, weil er es musste. А потому что полюбил. Sondern weil er geliebt hat. Потому и сделал. Darum tat er es auch. Я хотел бы, чтобы мы его великий подвиг. Und ich möchte, dass wir seinen gewaltigen Lauf. Своей жизнью его не разочаровали. Und uns in unserem Leben nicht enttäuschen. Но чтобы мы сказали: Иисус, я понял, что ты меня полюбил. Sondern dass wir sagen: Jesus, ich habe verstanden, dass du mich geliebt hast. И я хочу доказать тебе своей жизнью, что я тебя тоже люблю. Und ich möchte in meinem Leben dir beweisen, dass ich dich ebenfalls liebe. И доказать это не словами, не пением, но жизнью. Und nicht durch Worte und Gesang das zu beweisen, sondern durchs Leben. И хочу, чтобы между мной и тобой, Иисус, Und ich möchte, dass zwischen mir und dir, Jesus, был воистину союз любящих сердец. Ein wirklicher Bund von liebenden Herzen ist. Которого венчают великой славой в твоих небесах. Die in einer gewaltigen Herrlichkeit in deinem Himmel gekrönt werden. И я приглашаю вас, склонив свои колени, воздать Иисусу славу, Он того достоин. И давайте укрепим свое упование и надежду на Господа. Und ich bitte an, dass wir uns niederbeugen und ihm die Herrlichkeit geben und wollen wir die Hoffnung an Jesus haben. Ему слава во веки. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Аминь. Amen. Святой наш Бог, мы в глубоком смирении признаем, что Ты великий благ к нам. Мы в глубоком благоговении признаем, Боже, мы недостойны того, что в нашей жизни Ты с нами сделал. Мы признаем, Боже, что нет в нас никакого достоинства в том величии, в той славе, которую над нами Ты явил. Мы сами себе поражаемся, Господи, почему к нам Ты так благ? Но мы славим Тебя за то, что Ты любишь, за то, что Ты есть любовь. Иисус, понимая Твои страдания, понимая всю глубину Твоего мучения, мы сейчас искренне осознаем, это все лишь только по одной причине, потому что Ты любишь, потому что Ты полюбил, потому что Ты не захотел погибели роду людскому. И мы Тебя так благодарим. О, Иисус, мы Тебя так славим. Святой наш Царь, мы Тебя так славим за то, что Ты рассчитался за нас, за то, что в Твоем подвиге Ты произвел полную оплату наших греховных счетов. Ты объявил нам полную амнистию, и мы не должники тьмы, но мы есть сограждане света и Твоей славы в небесах. Аллилуйя! Слава имени Твоему святой! Аллилуйя! И в нашей судьбе есть великие Твои победы, которые нам дают благословение. И наша жизнь, она не так легка. Наша жизнь полна разных экзаменов и трудностей. Но мы признаем, любя Тебя, мы со всем справимся. Любя Тебя, мы все преодолеем. И это, о чем мы молим Тебя, Господи, чтобы ни в ком из нас сердце не оробело. Чтобы в это лукавое, стремительное время, чтобы никто из нас не отступил назад, не пошатнулся в уповании, в надежде на Твое имя, не уклонился ни вправо, ни влево, но остался стоять твердо, прямо в Твоей евангельской заповеди, в Твоей святой воле и Тебе в небесах подвигом своей жизни дать право похвалиться на суде Белого престола Я умоляю Тебя, Бог наш, те, кому очень сейчас тяжело, те, у кого судьба горькая, тяжелая и трудная, помоги им увидеть. Быть может, именно они есть кандидаты на то, чтобы на небесах ими осудить тех, которые в лучших обстоятельствах, а ведут себя намного хуже. Так помоги же не ослабеть, не опустить рук, не отступить назад, но уповать на Тебя, держаться Тебя и искать славы Твоему святому имени во имя Иисуса. Иисуса Христа, аллилуйя, ларавала расандос, олли рибили радас консколови ларас, ламарра бадуроби ридалдел вулури неманас калфаман, аллилуйя, ларабелори неманас калфалс, аллилуйя, ларабелори неманас калфалс, аллилуйя, ларра декумулури неманас улфалдос, аллилуйя, слава Тебе, Господи. Мы просим Тебя, Отец, чтобы наша жизнь, дела и поступки нашей жизни, чтобы они были бессловесным доказательством того, что мы любим Тебя, и что наша жизнь – это жизнь человека, который любит своего Господа и от всего сердца желает Его прославить в этой жизни. Боже, мы так благодарим Тебя, что Твоя воля нам открыта. Мы признаем, как это сладостно знать все то, что Ты определил, чему определил быть. Мы славим и благоговейно Тебя благодарим, чтим, и пред Тобой поклоняемся. Да будет наша жизнь Тебе в славу, Тебе в радость, Тебе к большому плоду, Тебе к великому прославлению. А от нас, Твоего народа, Твоей Церкви, прими славу, прими благодарность во имя Иисуса, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.